legen wir fort. Los, ich heul, ich heul. Und füllen das Glas mit köstlichem Nass. Seht man Lust und Freude. Denn die Gläser klingen, ein frohes Lied wir singen. Ein Mädel schenkt ein, das Leben liebt uns bein. Einmal Land an dem. Im Kampf wir singen mit Wellen und Wind auf dem Ozean. In Not und Gefahr sind wir immer da, steht ein ganzer Mann. Im Herzen wie im Scherze, am rechten Fleck das Herze. Unser höchstes Lob, Richter Seemannsmut, Herrscher auf dem Meer.